Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kathi ist Kekse während der Aufnahme. Ja. Wir müssen eben was aufgekaut hast, du kannst ja nichts sagen. Das hält mich doch auch nicht ab. Liebe HörerInnen, wenn ihr das jetzt verstanden habt, schickt uns doch eine Mail an die 5x5 mit dem Text Keks, Leerzeichen, den Namen eures Angebeteten und euren Namen und dann habt ihr das Jamba-Spar-Abo. Ja. Das ist unser heutiges Gewinnspiel. Genau. So, anstatt rumzualbern, stell doch mal unseren Gast vor. Ja, unsere Gästin braucht keinerlei Vorstellung. Es handelt sich um die weltberühmte, wunderbare Lara. Yay! Hallo! Genau, die ist jetzt hier über den Jahreswechsel bei uns und wissen wir denn schon, wer wir sind. Ja, die haben es schon runtergeladen, ne? Eigentlich müssen wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Hallo, wer bist du denn? Ich bin der Steffen, ja, guten Tag. Hallo, wer bist du? Ich bin die Freundin vom Nerd, die Kathi. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin der Freund von der Freundin vom Nerd. Schön, dass wir alle hier uns zusammengefunden haben. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Ja, und wir haben uns zusammengefunden, wie ihr es schon überall gelesen habt, wenn ihr diese Folge runtergeladen habt, einen Film zu besprechen, der schon seit 2 Wochen im Kino ist. Wir haben aber schon ein bisschen Redebedarf. Hui. Und reden über Spider-Man Into the Spider-Verse oder A New Universe, wie er im Deutschen heißt. Das ist wieder so krass. Ja. Ich stelle immer am Anfang immer die Frage, was wollte uns der Autor sagen, aber gut. Mhm. Ja. Müssen wir jetzt. Graffiti ist gar nicht böse. Graffiti ist Kunst, außer auf Zügen, da ist es Vandalismus. Genau. Weil sie weiß die Deutsche Bahn. Ja, außer sie gibt Aufträge auf. Genau. Sollen wir nochmal kurz zusammenfassen, worum es da eigentlich geht? Können wir kurz machen. Ja, mach doch mal, Lara. Okay. Also wir befinden uns in New York. Ein junger Schüler, so um die 15 würde ich jetzt mal sagen. Miles Morales wohnt in Brooklyn. Sein Vater ist Polizist, seine Mutter ist Krankenschwester. Und der ist gerade frisch an eine Elite-Schule gekommen, wo er niemanden kennt und findet sich da so ein bisschen schwer zurecht. Und dann dann wird er von seinem Onkel, der so ein bisschen der Tunichgut in der Familie ist, abends in so einen verlassenen U-Bahn-Tunnel gebracht, um dort mal sein großes neues Meisterwerk an Spraykunst an die Wand zu hauen, weil er halt wirklich da auch eine Begabung hat. Und dabei, wie so üblich ist bei Spider-Man, kommt eine radioaktiv verseuchte Spinne und beißt ihn und dadurch bekommt er die Kräfte. Muss aber dann feststellen, huch, wie kann das sein? Denn tatsächlich ist es so, dass er im Fernsehen Peter Parker Spider-Man die ganze Zeit sieht. Und das ist natürlich sehr verwirrend für ihn. Und dann treffen die beiden aufeinander bei einem Experiment, das der Kingpin durchführt, um irgendwie in andere Universen vorzudringen. Und ich glaube, das geht schief und mehr brauche ich jetzt auch nicht sagen, weil danach geht's einfach ziemlich rund. Sehr rund. Hm. Ich habe gar nicht so eine große Lust, weil der Film ist jetzt schon 2 Wochen im Kino. Wenn ihr Non-Spoiler-Diskussionen hören möchtet, habt ihr das vielleicht eventuell sogar schon getan. Deswegen würde ich ab jetzt sofort in den Spoiler-Part und wir können einfach frei über alles diskutieren. Ja. Weil ich glaube, das muss man bei diesem Film. Ja. Sonst kann man gar nicht sinnvoll über diesen Film reden, weil das ist einfach so viel. Oh Mann. Es ist so viel zum Auspacken und Umpacken und Umreden und so. Deswegen würde ich einfach, wenn ihr den Film noch nicht gesehen haben solltet, wir gehen hier in die Vollen, würde ich jetzt vorschlagen. Ja. Ich als Nicht-Comic-Leserin möchte anfangen. Der ist einfach unfassbar schön. Oh. Der hat eine geile Optik. Also der funktioniert als Film sehr gut, als Erzählung und alles, aber ich fand den einfach von der Optik auch toll. Wir haben ihn in 3D gesehen, was ich nicht gebraucht hätte. Ich möchte ihn gerne nochmal in 2D sehen. Ist das so? Weil mein 3D zwischendurch komisch aussah. Mhm. Das hatte so diesen Rand, als hätten sie das nicht scharf gestellt, die 3D-Einstellung. Mhm. Und das fand ich ein bisschen störend an manchen Stellen. Bei manchen habe ich gedacht, okay, ist das Absicht? Aber an anderen Stellen habe ich gedacht, das ist keine Absicht. Das macht das Bild unscharf und macht mich wahnsinnig. Vielleicht hat mein Sehfehler das wieder ausgeglichen. Ich weiß es nicht. Ich finde es schön, dass wir ihn jetzt in 3D gesehen haben, weil vieles einfach saugeil aussieht. Bei Spider-Man, der sich durch irgendwelche Hochhäuserschluchten wirbelt und so. Aber ich würde ihn gerne auch nochmal in 2D ohne diese unscharfen Bilder sehen. Weil ja. Ich hab auch gedacht, 3D hätte ich am Anfang auch nicht gebraucht, weil ich halte das für ein Gimmick und das 3D fügt halt nichts hinzu. Also, das ist nicht irgendwie so wie damals beim Farbfilm, wo gesagt worden ist, brauchen wir eigentlich auch nicht, ist auch nur ein Gimmick und doch Farbe, Farbfilm im Vergleich zum Schwarz-Weiß-Film hat halt immer noch eine erzählerische Ebene dazu. Und das ist beim 3D halt einfach nicht so. Ich habe einfach grundsätzlich brauche ich das nicht. Mhm. Ich glaube, ich wäre sehr traurig gewesen, wenn ich diesen Film nicht in 3D gesehen hätte. Mhm. Ich hätte auch nicht gewusst, was ich verpasse. Also diesen Film, solltet ihr die Möglichkeit haben, guckt ihn wirklich in 3D. Also das ist der einzige Film, der aller einzige Film in meinem Leben, wo ich sage, ich bin froh, dass ich ihn in 3D gesehen habe. Ich möchte ihn trotzdem nochmal in 2D sehen. Also ich bin froh, dass wir ihn in 3D gesehen haben. Ich würde auf die Erfahrung nicht verzichten wollen, aber ich möchte ihn einmal in scharf sehen. Ja, ich glaube auch. Das mag an meinem Sehfehler liegen, aber... Nee, bei mir, ich hatte das auch zwei, drei Mal, dass ich plötzlich so Unschärfen hatte und ich habe auch gedacht, oh, was ist mit meinen Augen los? Ich gebe dir aber recht, Steffen, also der wirkt in 3D auf jeden Fall sehr, sehr super. Ja. Definitiv auch dieses Jahr der Film, bei dem ich sagen würde, den würde ich empfehlen, in 3D zu gucken. Ich bin mir aber sehr sicher, dass der in 2D auch super rüberkommt, weil der 3D-Effekt, der davor kommt, macht das Ganze intensiver. Ja. Aber weil du vorhin kannte, die Optik funktioniert auch, glaube ich, in 2D. Und da wir ihn ja jetzt synchronisiert geguckt haben, und wir ihn wahrscheinlich eh alle nochmal irgendwie in der UV sehen wollen, bietet sich's ja an, dann vielleicht auch direkt in 2D zu gucken. Dann hat man gleich zwei neue Ebenen, um den Film nochmal zu machen. Aber selbst wenn das nicht wäre, ich würde auch exakt denselben Film nochmal sehen wollen. Und zwar jetzt sofort. Da geht einfach auch so viel ab. Da bin ich mir sicher, wir haben ganz viel einfach auch noch nicht gesehen. Die haben da so viel Details reingesteckt. Ja. Also nur mal jetzt so ganz aus dem Nichts rausgeballert, so ein paar Details wie Miles Morales hat an einer Stelle sein Handy draußen und geht so sein Telefonbuch durch und da stehen halt ganz viele coole Namen drin, die man als Comicleserin zum Beispiel kennt. Also da steht dann B. Bendis. Also, ja, ich hörte euch beide darüber in dem Moment reden und dachte mir so, okay, ich bin raus. Ja, das ist, tut mir leid, Kathi, das ist dann wirklich für die Nerds, aber ich bin mir sicher... Da ist noch viel mehr drin gewesen. Also Brian Michael Bendis hat die Figur damals erfunden und geschrieben, Autor. Und Sarah Picelli, die man in dem Moment auch sieht, ist die Stammzeichnerin vom Ultimate Spider-Man, von Miles Morales. Und normalerweise sieht man sowas dann eher so im Abspann mal irgendwie. Und das ist super, dass sie das eingebaut haben. Aber generell die Optik... Ja, kannst du ja noch mal ein bisschen. Ich habe am Anfang gedacht, als wirklich dieser klassische Marvel-Vorspann gestartet wurde, der gar nicht der klassische Marvel-Vorspann ist. Ich habe gedacht so, okay, wenn ich jetzt noch keine Epilepsie hatte, kriege ich sie. Das hat mich richtig fertig gemacht, auch weil es in 3D war und nichts stillhielt in diesem Bild. Das war furchtbar, wurde aber dann schlagartig besser, als es richtig losging. Und das Witzige ist, ich kann bei diesem Film, ich konnte schon während des Guckens den Finger auf die Szene legen, die mir optisch einfach am allerbesten gefallen hat, weil ich da wirklich die Luft angehalten habe, kurz. Hm. Und das ist die, wo der Himmel unten ist und von oben die Hochhäuser reinragen und er so durch den Himmel nach oben fällt quasi. Hm. Und das war einfach so, wenn du diese... Das ist ein Shot vor mir. Das ist unfassbar. Das ist so schön. Und das ist aber wirklich so die Spitze eines gigantischen Eisbergs an super schönen Einstellungen, an toll gestalteten Figuren, Charakteren. Ich kenne jetzt die meisten Kostüme nicht so auswendig, wie ihr die kennt, habe aber dank Steffen eben Spider-Ham schon kennengelernt, großartig finde. Spider-Gwen, die hier als Spider-Woman durchläuft, was ich ganz schlecht fand. Die ist immer Spider-Woman gewesen. Ach, okay. Das aber parallel damals zu dieser neuen Spider-Gwen-Serie, dann auch eine neu gestartete Spider-Woman-Serie. Also, wie heißt die nochmal? Jessica Drew, glaube ich, ne? Genau. Die klassische Spider-Woman. Die hat es immer gegeben und immer wieder auch mit neuen Serien. Haben sie eben in Abgrenzung, weil es ja auch Gwen Stacy ist, haben sie diese Comic-Reihe dann Spider-Gwen genannt. Sie ist aber in ihrem Universum auch Spider-Woman und jetzt aktuell, sie ist ja auch ins 616-Universum übergegangen, ist sie, glaube ich, Ghost Spider oder Spider-Ghost, ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, nicht sogar nur Ghost? Weiß ich nicht, nee. Dann ist es glaube ich, Ghost Spider. Ja, irgendwie genau. Sowas. Weil sie ja dieses sehr weiße Kostüm genau. hat, was sie dann so ein bisschen wie eine geisterhafte... Genau, also Ghost gibt's auch noch, ist auch eine Figur, die dieses Jahr schon im Kino gewesen ist, bei Ant-Man and the Wasp. Genau. Die aber nochmal auch im Comic anders funktioniert. Ja, ihr habt die Optik angesprochen, der Film ist bunt. Das ist also, wie viel Farbe da unterwegs ist. Also, ich fand es auf der einen Art, fand ich es schade, dass der Film eindeutig als Kinderfilm gemeint ist und hier in Deutschland auch so vermarktet und ausgestrahlt wird. Also jetzt 2 Wochen nach Filmstart ist es, also hier in Leipzig kriegt man keine Abendvorstellung für den Film. Alles Nachmittags- und Vormittagsvorstellungen, was ein deutliches Zeichen dafür ist, dass der auch als Kinderfilm gesehen wird. Und die ganze Ansprechhaltung und auch die Optik und zum Teil auch so ein bisschen der Humor, der stark Slapstick geprägt ist, das richtet sich schon deutlich an Kinder und nicht an dieses normale, in Anführungszeichen, MCU-Kinopublikum. Ansonsten würde der Film anders aufgestellt und auch anders vermarktet werden, habe ich den Eindruck. Ich habe aber genug mitnehmen können, um jetzt nicht hinzugehen und aus dem Film rauszugehen und das Gefühl zu haben, einen richtigen Kinderfilm gesehen zu haben, sondern das ist ein vollwertiger, den allermeisten sogar Filmen des MCUs weit überlegener Superheldenfilm. Das ist der Hammer. Ja, ich würde einfach sagen, es ist so ein All-Ager. Aber anders als es die Pixar-Filme sind, wo 2 unterschiedliche Ebenen drin sind, funktioniert für mich Into the Spider-Verse mit seiner Hauptebene für alle Leute. Nur die Hauptfigur ist halt ein Teenager. Ja. Also es ist ein Teenager-Film, als kann man es definitiv verstehen. Es ist jetzt kein Erwachsenen-Film mit einer erwachsenen Hauptfigur, aber dadurch, dass diese andere Peter Parker Spider-Man-Figur drin ist, hast du ja auch nochmal so eine Erwachsenen-Projektionsfigur. So eine Mentor-Figur. Und damit kann man auch viel raus. Und der hat auch nochmal so einen kleinen Subplot. Da kann man, sag ich mal, sich auch irgendwie nochmal drin wiederfinden. Und durch die vielen anderen Figuren und so funktioniert es sowieso. Eigentlich ist es, also, da findet, glaube ich, jeder auch ein bisschen was für sich. Ja. Es ist auch geschlechtsmäßig relativ gut ausgeglichen. Du hast halt 2 Frauen, 2 Männer und ein Schwein. Also, es ist ganz gut divers von den Geschlechtern her. Finde ich auch interessant, welche alternativen Versionen sie genommen haben und welche nicht. Das Ganze basiert ja grob auf diesen Spider-Verse-Comics auch, was ja innerhalb dieses Spider-Man-Franchises dann auch nochmal, also in allen möglichen Serien und Medien, da gab es dann auch Spider-Verse-Videospiele, Spider-Verse-Trickserien, diese Web-Slingers, glaube ich, wie sie dann irgendwann bei Ultimate Spider-Man hießen, die von der Besetzung her relativ ähnlich gewesen sind. Also, wo eben auch ein Spider-Man Noir, glaube ich, ein Spider-Man-Punker noch, dieser britische genau, Spider-Man. Genau, der hat mir ein bisschen gefehlt. Mit dabei gewesen ist, aber ich glaube Spider-Gwen ist in so ziemlich allen Iterationen dieser Teamzusammenstellung dabei gewesen. Die gehört da auch rein für mich. Auf wen ich mich wirklich gefreut habe, war Penny Parker. Ja! Weil damals in The Edge of Spider-Verse, in diesen Prequel-Comics zu Spider-Verse, ist sie einfach meine liebste Figur gewesen. Also das ist eines der herausragendsten Comics dieser Reihe von Gerard Way, glaube ich, geschrieben. Genau, von Gerard Way geschrieben. Und die Figur treffen sie leider nicht. Und das ist so schade. Also das ist halt so, ja, was ist, wenn Spider-Man ein Anime-Mädchen wäre? Das machen sie hier. Und also die erzählerische Tiefe, die Gerard Way gebracht hat, bringen sie nicht. Aber sie ist trotzdem cool. Also sie hat trotzdem ihre Qualitäten in dieser Serie. Ich glaube, da hätte der Film sich noch mal ein paar Minuten mehr Zeit nehmen müssen. Weil sie kommt zusammen mit Spider-Ham und Noir sehr spät. Und da müssen sie schon viel abkürzen. Ja. Also sie machen ja immer diesen Trick, dass sie sagen, ihr kennt meine Geschichte. Und dann wird halt dann wird Spider-Mans Geschichte immer wieder neu erzählt. Einmal von dem ersten Spider-Man, dann von dem zweiten Peter Parker Spider-Man aus dem anderen Universum. Also ich glaube, wir sind ja im ultimativen Universum, Miles Morales. So muss man das ja sehen. Und da ist es ja auch ganz ähnlich. Da hat man, glaube ich, 120 Hefte mit Peter Parker gehabt, Ultimate Spider-Man. Und der ist dann ja tatsächlich gestorben in dem Universum und dann auch tot geblieben. Und Miles Morales hat dann den Banner übernommen. Also das ist von der Comic-Dynamik identisch. Und ich habe das immer so gelesen, als wenn so dieser alte, abgeschlaffte 616er Spider-Man dann in dieses Universum reinkommt. Ja. Ich habe den immer so als den alten 616er Spider-Man gesehen. Ja, ja. Ich glaube, das sollte er auch so ein bisschen sein. Also ganz klar, ihr merkt schon, wenn man die Spider-Man-Sachen gar nicht kennt. Ich weiß nicht, da musst du jetzt mal ein bisschen was dazu sagen, wie das, ob, weil wir fühlen uns da sehr abgeholt. Ja. Wir kennen die Vorlagen, wir haben unsere Vorlieben. Ich fand Noir-Spider-Man zum Beispiel in den Spielen auch immer super gut. Und auch hier, der hatte genauso viel Screentime und Anteile, wie es gut gewesen wäre, sonst hätte er, glaube ich, auch, also da hätte eine Backstory noch zusätzlich gar nicht so sehr funktioniert. Ich finde halt schade, dass gerade dieser Noir-Spider-Man, Backstory ist irgendwie, Dass der, also gerade, der wird ja von Nicolas Cage gesprochen im Original oder von der passenden Synchronstimme im Deutschen, der ist schon eher eine Lachnummer. Also die machen sich schon absichtlich so ein bisschen über dieses Noir-Dings lustig, um es ein bisschen auch ins Lächerliche zu ziehen, weil hätten die Figur auch so benutzt, wie sie in Spider-Verse benutzt wird, dann wäre das eine sehr ernste und sehr düstere Figur geworden. Mhm. Und allein dieses eine Zitat, manchmal brenne ich Streichholz darum, überhaupt noch irgendwas zu fühlen, wo ich fast gestorben wäre vor Lachen. Ja. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sie dann halt nochmal so ein Comic Relief brauchen, wo ich dachte, okay, hat vielleicht nicht gereicht, Spider-Ham durchs Bild laufen zu lassen und irgendwo mit dem Hammer draufhauen zu lassen. Ja, finde ich das, aber auch gut. Ja. Ja. Also als nicht Bewanderte, was das Spider-Verse angeht, also ich kenne halt den Original Peter Parker Spider-Man besser, die Auswahl ist ziemlich gut, weil sie ist einfach sehr unterschiedlich. Du kannst sie leicht auseinanderhalten, du hast trotz allem die Diversität dabei, weil du eben Penny und Gwen hast. Die beiden unterscheiden sich aber eben auch nochmal, also wo Gwen ja mit Ballettschüchen quasi erstmal auftaucht, was ich sehr witzig fand und aber halt auch ordentlich austeilen kann, ist Penny halt die Technikversessene, die so ein bisschen an Entrapta mich erinnert hat. Ja, doch. Von She-Ra. Ja. Von She-Ra. Absolut. So dieses Technikversessene und Begeisterte und so. Und ich habe hier was super Tolles mit dem Roboter von meinem Papa und so. Und das wurde aber auch, also ich konnte die alle super einordnen. Also Spider-Ham kannte ich und den kannst du halt auch nicht verwechseln. Das ist halt ein Schweinchen im Spider-Man-Kostüm. Spider-Man Noir hebt sich eben auch gut ab von den anderen Spider-Mans. Spider-People, ja. Spider-People, ja, absolut richtig. Und auch Penny kriegt genau die zwei Sätze zum Einordnen, wer sie ist und was für eine Rolle sie in ihrem eigenen Universum hat, dass ich als jemand, der die ganzen Comics nicht kennt, sagen kann, ah, okay, ich verstehe, wie das zusammenhängt. So. Und es funktioniert. Also Penny kriegt tatsächlich so mit am wenigsten zu tun, habe ich den Eindruck. Spider-Ham darf Comic Relief sein und Ambosse und große Holzhammer schmeißen. Und genauso darf Spider-Man Noir an diesem Rubik Cube verzweifeln. Die Farben halt nicht sieht, das ist so toll. Ja, also das muss man noch dazu sagen, warum man die auch sehr gut auseinanderhalten kann, weil auch da haben sie in der Optik nämlich das so gemacht, dass der Spider-Man Noir halt auch immer monochrom ist, egal wo er ist, und Spider-Ham auch nochmal eine eigene Farbfolie hat aus diesem cartoonischen Looney Tunes Stil so ein bisschen. Und Penny sieht halt wirklich, also Penny hat mich oft an eine Figur von den Gorillas erinnert, so dieser Mix aus US und japanischen Comic-Stilen, und so funktioniert sie auch. Also wenn man so ein bisschen die früheren, überdrehteren Gorillas kennt, dann ist man optisch bei Penny Parker ganz gut aufgehoben, so in der Einteilung. Ja, also dass sie sich wirklich bemüht haben, den Animationsstil dann auch an die Figur anzupassen, und auch die Sprechweise der Figuren und die ganze Ansprachshaltung auch. Und trotzdem nicht zu vergessen, dass es irgendwo immer noch insgesamt ein Cartoon ist, aber in den richtigen Momenten auch sich daran zu erinnern, dass es menschliche und echte Figuren sind. Mhm. Und diese Gratwanderung zwischen Cartoon und trotzdem echten Gefühlen ist denen wahnsinnig gut gelungen. Ja. Ich finde vor allem bei dem 616 abgefuckten Spider-Man kommt es ganz gut rüber, weil der mit seiner etwas tragischeren Backstory, dass er sich von Mary Jane hat scheiden lassen und so weiter, und auch pleite ist immer, da kommt immer wieder dieser Wechsel von eigentlich heißt er ja so ein bisschen auch der Slapstick-Typ und am Anfang gleich die erste Szene, die er mit Miles Morales dann zusammen hat, ist gleich so eine Szene, wo sie von diesem Zug mitgenommen werden, die ja ein purer Slapstick ist. Aber dann kommt halt immer wieder auch ein bisschen diese andere Szene, die kommt dann später bei diesem Gala-Dinner nochmal kurz auf, und da hatte ich auch so ein bisschen die Befürchtung, oh, jetzt könnte es auch nochmal ein bisschen schwierig werden, wenn sie jetzt zu lange auf diesem Moment bleiben, und da haben sie genau am richtigen Moment die Kurve gekriegt. Dass es dann weiterging. Aber ich gebe dir trotzdem recht, also wenn es so ein paar Sachen gibt, die ich nicht kritisiere, aber die ich mir gewünscht hätte, wäre, wenn zum Beispiel so jemand wie Penny so ein bisschen mehr Screentime und ein bisschen mehr Fleisch auf dem Knochen. Weil der Grund, warum zum Beispiel Gwen am meisten noch Screentime neben den beiden männlichen Hauptdarstellern bekommen hat, ist eigentlich, weil sie ja schon so ein bisschen das Love Interest für Miles Morales in dem Film darstellt. Ich meine, am Ende ist es jetzt nicht so eindeutig. Es gibt keine Knutschszene, was ich auch sehr gut fand. Oh ja. Damit, dass nicht immer jedes Mädchen auch immer gleich geknutscht wird, aber es wird schon heftig geteased und so. Mhm. Und auch in der finalen Szene, wenn sie dann wieder durch dieses Dimensionsding zu ihm spricht. Aber es bleibt auch so ein Freundschaftslevel. Und das fand ich gut. Aber sie hat meiner Meinung nach deswegen mehr Screentime bekommen, weil diese Dynamik da stärker da ist und sie natürlich auch früher in die Story reinkommt. Wenn man jetzt gesagt hätte, die anderen drei wären auch schon so früh reingekommen, hätten wir denen auch vielleicht mehr zu tun geben müssen. Aber also das ist halt alles, der Film ist wirklich schnell. Also da gibt's kaum Ruhepausen. Ja. Das stimmt. Aber du staunst dich quasi und lachst dich von einer Szene zur anderen. Also mich hat's jetzt nicht überfordert, muss ich sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so manche Leute gibt, die von dem Gesamtpaket schon ein bisschen überfordert sein, weil es ist nicht nur bunt, sondern es ist halt auch grell manchmal und es ist laut und es ist schnell. Blitzt und donnert. Ja, genau. Aber es ist auf eine Art schnell und bunt, wo ich sagen würde, es macht halt Bock drauf, den Film deshalb noch ein zweites Mal zu gucken. Es ist nicht so dieses, boah, bin ich jetzt fertig und überladen, lass mich in Ruhe mit Comic-Verfilmungen im Animationsstil, sondern es ist eher so dieses, das, was ich gesehen und aufgenommen habe, war schon so geil, das gucke ich mir auch nochmal an und dann entdecke ich hoffentlich nochmal mehr dazu. Mein Problem mit solchen Filmen im Gegensatz zu einem Comic ist, wenn du ein gutes Comic gelesen hast und willst dir die Bilder nochmal angucken, blättest du schnell durch. Und das kannst du mit einem 2-Stunden-Film halt nicht machen, sondern du musst dich dann nochmal 2 Stunden dahinsetzen. Weswegen ich das selten gemacht habe, dass ich einen Film, den ich wirklich gut fand, direkt nochmal geschaut habe. Also mit diesem halben, dreiviertel Jahr, die es dauert, bis solche Filme dann auf DVD, Blu-ray erscheinen, bin ich da bisher immer relativ gut gefahren. Auch wenn ich wirklich heute schon den Drang verspürt habe, das demnächst definitiv nochmal mir anzugucken. Genau, ich hatte gerade schon so ein bisschen die Comics angesprochen. Die hast du auch gelesen? Die Spider-Verse-Comics, zumindest die ersten. Es gibt da, glaube ich, 3-mal wiederholt worden. Ja, den letzten Run habe ich jetzt nicht nochmal. Nee. Ich habe sie drüben auch noch liegen in der Panini-Ausgabe. Ich habe ja bestimmt 10 Jahre Panini Spider-Man gelesen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, wiederholt sich für mich jetzt einfach auch zu stark und der nächste Reboot und ich habe keinen Nerv mehr. Aber Spider-Verse war für mich wirklich so ein Höhepunkt, weil das eine Huldigung dessen war, was Spider-Man in all seinen Facetten ist. Und wirklich jeden Spider-Man ever. Das war so eine Ansage, die Dan Slott damals machte, every Spider-Man ever. Weil ich gesagt habe, haben sie eingehalten. Sorry, also haben sie wirklich hingekriegt. Und die haben wirklich bis in die letzte Kuriositäten-Ecke reingegriffen, bis hin zu einer Szene, wo sich Andrew Garfield und Tobey Maguire unterhalten haben, wo man dann da sitzt und denkt so, okay, was macht ihr hier gerade mit meinem Kopf? Das ist super, dass die Filme quasi Canon sind. Ja, genau, und das ist eben hier auch wieder so ein Ding, also in irgendeiner Welt, in irgendeinem, es ist ja Multiverse, in irgendeinem Zweig dieses Multiverses finden diese Filme auch in diesem Film statt. So, da möchte ich nicht so sehr ins Detail gehen, weil diese Lacher und auch so diese Momente, wo man so denkt, okay, was ist das jetzt hier? Die will ich einfach dann auch nicht weggeben. Nicht alle. Ein paar vielleicht nachher. Und man schafft das hier tatsächlich in diesem Film, das auch hinzukriegen. Also so nicht den absolut schrägsten Varianten. Also man hat hier nicht Spider-Man, den japanischen Spider-Man mit seinem riesigen Roboter. Der läuft hier nicht durchs Bild. Obwohl ich nicht garantieren kann, dass sie nicht in irgendeinem Frame mal irgendwo eingeblendet worden ist. Genau. Ne, man weiß es nicht, vielleicht haben sie es versteckt. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass er hier eine tragende Rolle irgendwie hat. Aber so man nimmt sich so welche interessante Figur gibt es, die Spider-Man ist, und diskutiert auch nochmal so dieses, was für eine Rolle hat Spider-Man eigentlich als Superheld. Und ich glaube, das sollte jetzt auch der Kern der weiteren Diskussion werden. Lässt Miles Morales sein Heldentum erkennen und zu sehen, okay, die sind schon Helden in ihren Welten, die haben alle ihre eigenen Qualitäten, ihre eigenen Kräfte, ihre eigene Herangehensweise und ich muss meine Art finden. Ich darf nicht wie die zweite Kopie von Peter Parker sein, auch wenn ich das gerne wäre, wenn ich gerne dieser Held Peter Parker wäre, ich muss mein eigener Held sein. Und das, diese Reise von Miles Morales vom unsicheren Highschool-Schüler auf einer neuen Schule, wo er dann doch relativ schnell als Freak dasteht, eben auch wegen seiner Kräfte, die er plötzlich bekommt, seine schwierige Situation zu seinem Vater, seine zumindest, ich sag mal so, zweifelhafte Beziehung zu seinem Onkel, so Und das kulminiert dann eben auch in seiner Entwicklung als Superheld. Und das ist für mich, also ich habe selten so einen guten und so kondensierten Origin-Film gesehen wie diesen, der nicht nur als Origin-Film funktioniert, sondern gleich als Vorstellung, wie funktionieren auch Superhelden-Comics. Und ich glaube, das war für mich so die Bottomline, die ich dann heute auch mit rausgenommen habe, dass man das einfach insgesamt toll verpackt hat. Also ich habe keinen Bock mehr auf diese Origin-Filme und den habe ich heute auch nicht gekriegt, das war viel mehr. Ja. Was ich halt spannend fand, weil das wusste ich vorher einfach nicht, wie gesagt, ich kenne die Comics halt nicht, ist, dass er tatsächlich das von Peter Parker übernimmt, das Kostüm. Und daraus resultiert was mir sehr gut gefallen hat, nämlich, dass er es mit den großen Schurken zu tun bekommt. Ich kann jetzt keine Titel nennen, aber ich kenne so ein paar Iterationen von Superhelden als Teenager-Varianten, wo dann auch die ganzen Schurken als Teenager auftauchen und auch schon Schurken sind. Und wo ich immer denke so, die hassen sich eben nicht schon seit dem Sandkasten, sondern die haben alle ihre Entwicklung durch und das wird ja in diesen, wir zeigen sie jetzt mal alle als Kinder, Geschichten oft aufgelöst. So. Ja. Die sind dann einfach böse, weil sie böse sind. So. Und du hast ja aber eben den ausgewachsenen Kingpin, der von der Masse her das Fünffache von Miles Morales mindestens ist. Das Zehnfache. Der hat wirklich so ein, wie es auch nur im Comic funktioniert, so ein bulliger Typ ist. Die haben das muss man dazu sagen, die haben das Charakterdesign von Bill Sienkiewicz übernommen. Das ist der hat einen sehr, sehr ausladenden, sehr surrealen Zeichenstil. Und dass sie mit dieser Figur, Kingpin, der auch in der klassischen 90er Jahre Spider-Man-TV-Serie auch so ein Schrank von Typ ist, also auch übermenschlich riesig groß, so ein Muskelberg eben ist, dass das Maximiniums Dreivierfache. Also das ist wirklich so ein großer Kasten einfach von Typ und so unrealistisch. Also viele Figuren sind sehr unrealistisch proportioniert, aber der Kingpin schlägt hier wirklich komplett alles. Und so muss man sich halt auch mal trauen. Ne? Ja, und er ist damit halt auch so ein bisschen auch optisch so dieses schwarze Loch sozusagen, das eben so die Dynamik dieses Films auslöst, mehr oder weniger. Weil er ist verantwortlich für Peter Parkers Tod. Er ist quasi dabei, während Miles seine Kräfte so ein bisschen entdeckt am Anfang und hofft, dass Peter ihm die beibringen kann, damit umzugehen und so. Und er ist ja so der Dreh- und Angelpunkt, der das Ganze auch auslöst letzten Endes. Also das ist wirklich so diese ultimative Gravitationskraft in diesem Film. Und das siehst du halt optisch auch. Und gleichzeitig hast du ihn zur Seite gestellt, aber eben, wer ein bisschen blass bleibt, ist dieser Scorpion-Typ. Der ist halt so ein Handlanger. Tombstone ist im Bild zu sehen, aber ist jetzt auch nicht so viel. Aber dafür haben wir Doc Ock großartig dabei. Ja. Das hat mich sehr gefreut. Olivia Octavius heißt sie, glaube ich, hier in diesem Universum. Ich bin mit dem ultimativen Universum jetzt nicht so vertraut. Bin aber auch der Meinung, dass der ultimative Dr. Octopus in den Comics auch ein Mann ist. Also diesen Gender-Swap, den gibt es da, glaube ich, nicht. Ich glaube, den gab es nicht von Anfang an, aber ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, in welcher. Aber in einer ist aktuell auch Doc Ock eine Frau. Okay, ja, kann ich jetzt nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Also es hat mich jetzt deswegen nicht vollkommen überrascht. Im Film kommt es meiner Meinung nach schon sehr überraschend, weil es vorher die Figur überhaupt nicht in diese Richtung gezeigt wird. Und es auch nicht das ist, womit man Dr. Octopus. Ich find ja sie gerade am Anfang viel stärker wie Entrapta in She-Ra. Ja. Weil Entrapta ja irgendwann auch so diesen Heel-Turn macht. So, ne? Das ist ja so krass. Ja, mit ihren Haaren und diesen ganzen auch sehr Doc Ock ist. Damals bei She-Ra habe ich auch gesagt, das ist wie eine Mischung aus Dr. Octopus und Perry Dot aus Steven Universe. Genau. Und hier ist es halt die deutlich fiesere Variante, sage ich mal. Und der Moment, wo sie sich dann eben als Doc Ock zu erkennen gibt, das war Hammer. Fantastisch. Also ich bin halt der Meinung, ich lese seit vielen, vielen Jahren Superhelden-Comics und viele der Comics, auf denen die Filme basieren, habe ich gelesen und mich kann so gut wie nichts mehr überraschen. Dieser Film hat mich andauernd überrascht. Immer. Ich bin mit dem ultimativen Universum auch nicht so vertraut. Vielleicht liegt es daran, aber ich habe auch nicht den Eindruck, als hätten die so viel übernommen. Also das hätte ich gemerkt, wenn ich bemerke eine Referenz, wenn sie da ist, wenn ich auch die Referenz selber nicht verstehe. So, ich weiß, ich kenne die Dynamik einer Referenz in einem Film, ich weiß, wie das stattfindet, wie das handwerklich funktioniert in einem Film. Und das habe ich hier nicht gemerkt. Also bis auf ein, zwei Figuren, auch die Beziehung Onkel Aaron und der Prowler, die natürlich identisch sind, was sie sich in Spider-Man Homecoming nur getraut haben zu erwähnen. Also Danny Glover, der ja im Grunde genommen Miles Morales in Spider-Man Homecoming ist, wo sie dann eben die Beziehung zu seinem Onkel angesprochen haben, aber du über zwei Ecken nur irgendwie das rauskriegst oder irgendwie sowas. Donald Glover, nicht Danny Glover. Donny Glover. Das wusste ich, als ich in diesen Film reingegangen bin. Das hat mich natürlich jetzt nicht mehr überrascht. aber jemand, der oder die blind in diesen Film reingeht, von den Comics nicht weiß, das ist ein ziemlicher Schocker in dem Moment. Ja, ne? Ja, ich wusste es tatsächlich nicht mehr. Ich hatte das damals gelesen und ich wusste, irgendwas war mit dem Prowler, aber ich wusste nicht mehr, dass das bei denen die Verwandtschaft ist. Aber ich muss generell sagen, das Design fand ich sowohl auf der, wie wir schon gesagt haben, bei den Spider-People, aber auch bei den Schurkinnen fand ich das Design auch echt gut. Mhm. Also auch Doc Ock's Arme waren nicht diese rein mechanischen, sondern eher so schlauchartig, bisschen flexibler. Die auch noch zugreifen konnten am Ende so ein bisschen. Genau, ja. Dann hattest du bei Scorpion, hattest du halt auch ein Design, was sehr, sehr ungewöhnlich war. Also zum einen hat er eine Riesen- und eine normale Klaue Hand und dann hat er noch mechanische Beine und so. Auch am Anfang der Green Goblin ist halt wirklich so eine Art, wie heißen die? Ein Ogre. Nee, so die Gargoyle. Gargoyle-mäßig. Ja, genau. So ist er aber auch beinahe im ultimativen Universum. Ja, genau. Ne? Also da, das fand ich aber halt auch frisch. Und ich glaube, und da kommen wir jetzt gerade noch mal ganz kurz an einen Punkt, den ich vorhin schon mal so im Kopf hatte. Man hätte das alles so in einem Realfilm nicht machen können. Also gerade die Gegner-Designs wären so campy gewesen. Yeah, so. Selbst mit dem höchsten Production-Design hätten die versucht mit CGI und so. Ich glaube, das hätte nicht so gut gewirkt. Das kannst du in so einem Animationsfilm dann doch eher machen, weil es nicht so aus dem Rahmen fällt. Ich fand, also gerade wenn du dieses verschiedene Charakterdesign ansprichst, ich fand es dann aber auch so unpassend. Also ich würde fast unterstellen, dass selbst die Schurken aus verschiedenen Universen kamen, weil der Scorpion einfach vom Design anders war wie Doc Ock. Ja. Und Tombstone dafür ist wieder normal. Ist halt ein normaler 616er Charakterdesign, wie man es auch aus der klassischen Spider-Man 90er Jahre TV-Serie kennt. Ja. So, das war das, da habe ich wirklich, war ich sehr irritiert, dass man also da auch nicht bei allen Figuren in die Vollen geht oder die irgendwie eine in eine Design Richtung macht und sagt, okay, dann das passt mir an. Die wirken auch so ein bisschen zusammengebaut und ein bisschen beliebig, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, weil sie halt auch nicht genügend Zeit bekommen, mal ein bisschen zu entwickeln. Also der Einzige, der so ein bisschen Motivation und Hintergrund bekommt, ist Kingpin selber. Ja. Und das ist bei ihm ist es wirklich die altbekannte Geschichte. Ja. Mit Vanessa. Ja. In dem Fall noch mit Vanessa und Sohn, die ihn verlassen haben und dann tragisch auch ums Leben kommen. Und deswegen macht er ja diesen ganzen Quark mit dem Universums aufmachen, weil er sie aus einem anderen Universum einfach holen will. Also das ist aber auch schon alles, was man in dem Fall, also wenn man jetzt gewohnt ist aus der Daredevil Netflix Serie, dass der Kingpin auch wirklich eine Charakterentwicklung macht und man da ein bisschen mehr von ihm sieht, das passiert hier gar nicht. Nee, das stimmt. Und es ist auch ein bisschen dünn bei Doc Ock tatsächlich. Ja, die ist so ein bisschen die verrückte Wissenschaftlerin, die einfach alles ausprobieren will, weil sie es kann. Weil es geht und so. Dieses übliche an der Ethikkommission vorbeiagieren sozusagen. Das ist schon okay, wie das dargestellt ist. Und es gibt so diese eine Szene, wo der Kingpin sagt, irgendwie von wegen mein Dimensionsportal und sie dann so, während er weggeht, sagt unser Dimensionsportal oder so. Also wo sie sagt so, sie sieht sich ja schon auch so mit auf der regierenden Ebene, wenn er die Weltherrschaft an sich reißt. Was der Kingpin definitiv nicht tut. Was jetzt auch keine Überraschung ist, weil, naja, ist halt der Kingpin. Das ist so ein bisschen was, wo ich sage, da hätte ich jetzt gerne auch nochmal einen Schurkenfilm zu diesem Spider-Man-Film dazu. Ja, be careful what you wish for, aber... Ja, aber so ein Film um diese Doc Ock finde ich geil. Weil ich einfach diese Doc Ock toll finde und ich glaube, da kann man ein bisschen was erzählen zu. Die existiert ja auch noch, also vielleicht ist die dann einfach der nächste Villain, sag ich mal. Schon. Ja, ich glaube, die Spider-Man-Villains grundsätzlich haben ja genug Potenzial, auch ganze Storylines zu tragen. Mhm. Gerade die klassischen, die so die ersten 5, 6, da gehört Dr. Octopus ja auch mit dazu. Definitiv. So diese Sinister Six, wenn man diese Hauptgruppierung eben nimmt, das sind ja tragende Schurkenfiguren, die auch ganze Storylines tragen können. Die kriegen hier nicht die Zeit, weil die müssten halt eine Handvoll Schurken hinkriegen und dann aber auch diesen Ensemble-Cast, den du ja praktisch schon hast. Es ist ja, also dem Film gelingt es ja unfassbar gut, auch wenn ein oder zwei Figuren so ein bisschen hinten anstehen, aber es ist ja ein Ensemble an Spider-People und so. Und das ist ja ein Team, was hier auch antritt und für das Miles dann auch kämpft und sozusagen so eine Spider-Justice League, hätte ich jetzt fast gesagt. Spider-Avengers oder so. Spider-Force. Ja, genau. Aber das kannst du halt in einem normalen Spielfilm, gerade wenn er auch als Jugend-Kinderfilm gedacht ist, die sowieso nicht so lang sein können wie die Erwachsenenfilme, die mittlerweile ja fast alle über 2 Stunden gehen. Ja. Und der Film geht keine 2 Stunden. Mhm. Nee. Das ist so ein bisschen, wir hatten drüber gesprochen bei dem Tom Holland Spider-Man-Film, Homecoming. wo es ja im Vorfeld irgendwie hieß, naja, und der Villain da, der hatte endlich mal eine gute Background-Story oder irgendwas so, wo wir dann beide festgestellt haben, es ist halt keine gute Story, es ist einfach die alte Story, so immer wieder. Michael Keaton macht sich sehr gut als Geier, das ist nicht die Frage. Aber es war halt keine neue Story. Ich habe jetzt bei Doc Ock noch weniger Story bekommen, aber ich habe das Gefühl, dass die Filmleute mehr dahinter haben, als sie es beim Geier in Homecoming hatten. Und das ist so ein bisschen das, was mich, glaube ich, reizt an der Sache. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die diesen Film gemacht haben und die Figuren in diesen Film geschrieben haben, zumindest für Doc Ock noch eine Hintergrundgeschichte wussten. Das ist ja das, was es bei Büchern, wo ich ja nur herkomme, immer reizvoll macht, wo man sagt, Autorin oder Autor muss halt seine Figuren kennen und deren Lebenslauf wissen und deren Motivation wissen, auch wenn die im Buch nicht auftauchen. Ja. Aber so eine Figur wird einfach, kriegt eine tiefere Dimension, wenn diejenigen, die sie erschaffen, eine Idee davon haben. Und so kommt mir Doc Ock da eher vor, als es beim Geier der Fall war. Eigentlich ist sie eher wie so ein Samstagsmorgens Kantonschurke. ich mag die Figur sehr, also die Dynamik und ist so eine sehr sympathische Schurkin auf jeden Fall, also eine, die mir vom Design gefällt und alles Mögliche. Aber sie ist so eine, sie ist da, sie hat ihre Kräfte in der ersten Folge mit der, in der Konfrontation mit dem Helden, offenbart sie sich dann und hat dieses Kostüm und das bricht so aus dem Laborkittel und die Tentakeln sind da und hast du nicht gesehen. Aber das ist halt so ein typischer, also so funktionieren halt die Villains bei Captain Planet. So, das ist. Und es ist auch okay, das ist für diesen Film ist das vollkommen okay. Die brauchen diese Hintergrundstory auch nicht, weil die Kinder interessiert das nicht. Das ist so die Dynamik, wo ich diesen Film definitiv in eine Schublade stecken würde mit der Ultimate Spider-Man Trickserie, die über Jahre gelaufen ist und wo es im Grunde genommen auch nur darum geht, die coolen Superhelden und Superschurken zu benutzen, die man bei Marvel oder bei Disney inzwischen zusammengesammelt hat, um mit denen halt ein paar Comic-Stories nachzuerzählen, so kindgerecht wie möglich. Aber da ist auf jeden Fall Potenzial dabei. Da ist ein Potenzial, das wird ja auch genutzt, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber die Dynamik ist dieselbe. Und das ist auch vollkommen okay. Ich finde, das passt. Es muss auch nicht immer sein. Nee. Absolut. Also das skaliert hier sehr, sehr gut, dieser Samstagsmorgens-Cartoon-Dynamik. Weil der Film auch nicht mehr sein möchte. Das ist kein, vielleicht der Startpunkt für Fortsetzung, aber es wird jetzt kein animiertes Sony MCU werden, sondern es wird eine Fortsetzung geben, die, glaube ich, sich auf die weiblicheren Spider-People bezieht. Also ich glaube dann eben mit Jessica Drew und Silk ist mit dabei. Ich habe auch irgendwas von Anya, wie hieß sie denn nochmal? Die schwarze Spider-Man mit den roten Haaren. Ich bin mit dem Namen gerade unsicher. Die sollen ihn wieder mit drin hängen. Es gibt ja eine Menge weibliche Spider-Women, Vertreterin davon, auch so diese, wie hieß sie denn in Spider-Verse, diese Steampunk. Ja, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Und es gibt ja auch noch die Spider-Girl-Tochter von Peter Parker. Mayday Parker. Genau. Meine liebste. Mayday. Genau. Mayday Parker ist meine liebste. Also da ist auch noch viel Potenzial. Ja. Und entweder da oder vielleicht dann auch, wenn es nochmal was mit Miles gibt, kann man mit Doc Ock viel machen. Ja. Anders als, das wäre für mich jetzt zum Beispiel Unterschied, anders als jetzt zum Beispiel bei Kingpin. Da glaube ich, selbst wenn da jetzt noch ein Film käme, ist, glaube ich, bei ihm interessiert mich keine Motivation mehr. Der ist auserzählt als Schurke so ein bisschen. Ja, genau. Und bei Doc Ock, da ist viel drin, weil du kennst zwar schon ein paar Geschichten von ihm, aber es gibt trotzdem noch ganz viele Möglichkeiten, mit ihm auch noch andere Geschichten, mit ihr in dem Fall, andere Geschichten zu erzählen. Ich hätte Bock auf diese alte Rivalität, also ich hätte wirklich diesen angekündigten Film mit der Sinister Six, so den einfach endlich zu erzählen und wegen meiner jetzt auch hinzugehen auf dem gleichen Level. Man muss es ja nicht stilistisch so machen, aber so mit dem Animationsstil, den sich, glaube ich, die Produktionsfirma inzwischen hat sichern lassen, nicht die Art, wie man einen Trickfilm animiert, sondern die Software haben sie sich, glaube ich, schützen lassen. Das hat schon mit Diskussionen zu Diskussionen geführt im Vorfeld. Die haben sich einfach diese Software schützen lassen, mit der sie diesen Film gemacht haben. Und eben mit diesem Production Value hinzugehen und wegen meiner eine 616er Spider-Man Story animiert zu erzählen, für zwei Stunden, weil das scheint für mich besser zu funktionieren, als diese ganzen Side-Stories, die sie gerade versuchen zu erzählen, anzustoßen, Das hat bei Venom noch ganz okay hingehauen. Ich habe für die weiteren Vertreter, wo sie wirklich krampfhaft versuchen, das haben sie mit dem Sinister Six von mir auch jahrelang versucht, den an den Start zu bringen, haben sie in Amazing Spider-Man 2 ja sogar angeteasert und nichts damit gemacht. Als Trickfilm möchte ich das haben. Ich möchte den Sinister Six, wo die Sinister Six wirklich so als, wir haben da neulich drüber gesprochen, mit Die Hard und dass es eigentlich ein besserer Heist-Movie sein würde. Ein Heist-Movie mit der Sinister Six? Irgendwie sowas? Wie die sich gegenseitig auf den Sack gehen und Also ein gutes Suicide Squad. Ja. vielleicht. Also ein bisschen hast du diese Sache mit der Rivalität bei dem letzten oder aktuellen Spider-Man Spiel, Game, auf PlayStation 4 und so und Xbox und so. Der taucht im Film übrigens auch auf. Da ist es tatsächlich so, dass ja die Variante mit dem, du hast erst einen etwas älteren, aber nicht ganz so alten Peter Parker, also so College, schon, Universität. Der ist schon so 10 Jahre im Geschäft, oder 15 hätte ich fast gesagt. Der ist schon ein paar Jahre im Geschäft, aber ist noch nicht, also steht noch nicht ganz auf eigenen und ist quasi der Praktikant von Otto Octavius und der ist noch kein Doc Ock. Okay. Der entwickelt diese Sache gerade erst mit dem Mind-Steuerung. Und da ist die Rivalität mit Oscorp da, weil die, weil Octavius und Osborn zusammen angefangen haben, dann hat Osborn ihn rausgeschmissen und am Ende des Spiels ist es dann, Spoiler, auch so, dass Otto Octavius aus Rache gegenüber Osborn zum Doc Ock wird, um sich an Osborn zu rächen. Okay. Und das wäre zum Beispiel auch was, wo man sagen könnte, aus dieser Perspektive könnte man die Figuren bei Sinister Six auch so ein bisschen erzählen. Jetzt haben sie Osborn natürlich zu diesem Dämon gemacht. Ne? Ja, das wäre natürlich hier nicht mehr möglich. Also nicht mit ihm, aber es gäbe andere Möglichkeiten. Ich weiß halt auch nicht, ich bin jetzt mit dem Ultimate Miles Morales Spider-Man auch nicht so bewandert, dass ich weiß, ob es da jetzt irgendwelche erzählenswerten Storylines gäbe. Also eine Storyline, die mir halt sofort irgendwie ins Gedächtnis kommen würde, wäre halt diese Spider-Man-Crossover, was es mal gegeben hat. Eben der 616er Spider-Man trifft auf Miles Morales in einem Universums-Crossover. Das ist hier aber schon drin. Mhm. Also diese Szene, wie sie alle bei Tante May am Haus stehen, das kommt, diese Szene, wie dann Tante May den 616er Spider-Man sieht, das ist direkt aus diesem Spider-Man-Crossover entlehnt. Und dass sie auch sofort erkennt, du bist nicht mein Peter Parker, du bist ein anderer Peter Parker. So, das ist alles in diesem Spider-Man-Crossover drin, wo sich eben 616 und Ultimate Spider-Man begegnen. Relativ kurz, vielleicht so 2 Jahre vor Secret Wars, wo dann das ultimative Universum, wenn das 616er Universum eingefaltet worden ist und Miles Morales ja inzwischen auch im 616er unterwegs ist. Ich glaube tatsächlich, dass sie jetzt keine einzelnen Sachen machen werden, was das angeht. Wenn sie nochmal was mit Miles machen, dann wird es wieder in Crossover mit einem anderen Universum. Entweder mit Gwen oder dann noch mit was anderem. Ich könnte mir halt auch wirklich vorstellen, also wenn Sony und Disney Marvel nochmal wieder ein bisschen enger zusammenarbeiten wollen, weil Sony hat halt nur diese Spider-Man-Lizenz und alles, was irgendwie Auxiliary damit dranhängt. Also ein paar andere Marvel-Figuren hätten diesen Spider-Man-Film halt auch gut, weil du fragst dich halt die ganze Zeit, wo sind die eigentlich und warum betrifft das eigentlich nur diese Spider-People gerade so? Weil das Marvel-Universum ist halt doch eher ein Tacken größer als nur Spider-Man. Und da ist es in den Spider-Verse-Comics ja auch eigentlich so, dass es diese Rasse von Energievampiren gibt, die eigentlich nach dieser Totem-Energie von den Spinnen-Menschen da unterwegs ist. Und das wäre eine Ebene, die wird mit einem Netz, was man am Ende sieht, was ja von Madame Web kommt, wenn man die klassische Trickserie gut kennt und auch die Comics kennt, zumindest ist schon so ein bisschen angedeutet, dass man dieses Netz sieht in diesem Multiverse. Genau, und Miles sieht das ja, das, was Peter, der Peter, der stirbt, sieht das auch schon ganz kurz und bei Miles dauert es noch ein paar Sekunden länger und er sieht, wie alles verwunden ist. Da hätte ich auch echt damit gerechnet, dass dann an irgendeiner Stelle eins von diesen Viechern aufblitzt oder dass da nochmal was kommt. Ja, oder ich hätte mir tatsächlich Madame Web gewünscht in dem Moment, wie sie in ihrem Stuhl sitzt und mit diesem großen... Dieses Spider-Totem-Jäger könnte ich mir gut vorstellen, dass es darauf hinausläuft, entweder mit dem bei dem Frauenteam oder irgendwie anders. Generell ist es aber schon so, dass ich sage, dieser Film funktioniert halt auch ohne, dass er irgendeine tolle Botschaft aussagt. Der schmeißt ja die Botschaft jetzt schon hin, aber er funktioniert auch einfach so. Ich fand, was ist denn die Botschaft deiner Meinung nach? Naja, also dass jeder Mensch oder wir alle können alle irgendwie auf unsere Art HeldInnen sein. Wir müssen nur unseren Weg finden. Also es geht ja gar nicht darum, dass du irgendwie total krass und besonders bist, sondern eigentlich heißt ja, okay, du bist nichts Besonderes, aber es gibt auch noch 10 andere Spider-Figuren. Aber du musst deinen Weg finden, wie du für dich und für deine Welt, für dein Leben den Weg finden kannst, um dann für dich ganz persönlich, und das kann auch im Kleinen sein, Held oder Heldin zu sein. Genau. Und das ist so die Botschaft. Aber ich finde eben, die ist jetzt auch nicht so. Also auch in dem Endkampf und so weiter kommt ganz häufig, ist es ja so, dass diese Botschaft da nochmal in der finalen Konfrontation zwischen Schurke und Held irgendwie auftaucht. Da ist es eigentlich auch nicht dabei, da geht's gar nicht darum, sondern da geht's eher darum, dass er in dem Moment nicht aufgibt und an sich glaubt. Ich fand das ja so witzig, weil Miles Morales kommt ja, glaube ich, irgendwie, das ist, glaube ich, direkt von Donald Glover inspiriert, glaube ich. Ne? Donald Glover ist doch die Inspiration für Miles Morales. Ich glaube, irgendwas war da doch. Es gab doch diese Initiative, dass sie hingegangen sind und gesagt haben, Donald Glover soll das Spider-Man spielen. Und das haben sie bei Sony wohl damals irgendwie nicht durchgedrückt. Und das hätte Brian Michael Bendis aber zum Anlass genommen, zu sagen, na, dann machen wir jetzt halt einen schwarzen Spider-Man in die ultimativen Comics. So, weswegen das, also diese kurzen Momente, wo Donald Glover halt eben in Homecoming rumläuft und deutlich angedeutet wird, dass er im Grunde genommen sowas ist wie Miles Morales, das macht es schon relativ genial. Und ich meine, dass er die Figur auch in einer oder zwei Serien mindestens auch gesprochen hat. In der Ultimate Spider-Man-Serie, glaube ich sogar. Könnte ich jetzt aber mit dem Finger nicht drauf zeigen, so sicher bin ich mir da jetzt nicht. Bitte korrigiert uns in den einschlägigen Kanälen. Es hat halt wirklich, also wie lange haben sie Leute geschrien, wir möchten bitte einen Miles Morales Spider-Man-Film haben, weil wir hatten jetzt, wie viele Spider-Man-Filme? 5? Sechs? Homecoming war der 6. glaube ich. Und es reicht halt jetzt auch mal langsam mit Weißbrot Spider-Man. So, ich habe jetzt, Tom Holland macht einen ausgezeichneten Job, aber Tobey Maguire und Andrew Garfield durften sich viel zu lange austoben, meiner Meinung nach. Und sind beide dann an einem gewissen, nicht nur Tobey Maguire und Andrew Garfield, aber alles drumherum ja auch gescheitert, weil sie das eben nicht halten konnten. Und ich finde, Tom Holland ist der erste wirklich gute, greifbare Realfilm Spider-Man. Aber wir haben dann jetzt schon mal 2 verschlissen, so in dem Sinne. Und jetzt kommen sie zumindest zaghaft auf die Idee, Miles Morales zumindest zu animieren. Und endlich eine vernünftige, und Spider-Man hat ja auch eine gewisse Gravitas und eine gewisse popkulturelle Bedeutung, endlich eine vernünftige, greifbare, schwarze Identifikationsfigur für schwarze Kinder dann eben auch zu präsentieren. Also eine Sache, die ja bei Marvel auch in dem MCU bis Black Panther gedauert hat. Also es gab immer diese Side-Charaktere, Rhodey und Falcon, hast du nicht gesehen. Die auch schwarz sind, die so ein bisschen die Quotenschwarz sind, in ihren jeweiligen Franchises gewesen sind. So diese Sidekicks, diese Buddies. Aber Titelhelden schwarzen hat es bis Black Panther nicht gegeben. Und super erfolgreich. Was wir jetzt bei Spider-Man wiedersehen bei Miles Morales. Mega erfolgreich. Warum? Weil jetzt auch die Persons of Color ins Kino gehen und ihr Geld in diese Filme rein investieren und Bock drauf haben. Und das kommt mir alles ein bisschen zu zaghaft, ein bisschen zu spät, aber ich bin froh, dass es endlich passiert. Ja, das ist richtig. Ja. Und ich musste ein bisschen heulen, als Stan Lee sein Cameo hatte. Oh. Das war auf zwei Arten so schlimm, weil dieser Moment, also gerade für mich als Spider-Man-Fan, wenn dann Peter Parker stirbt, und ich weiß ja aus den Comics, dass das Finale ist, der kam ja nie zurück. Zumindest nicht dauerhaft. Das hat mich echt geschockt am Anfang. Ja, ich habe mal darauf vorbereitet, weil meinst du mal, das kann nur dann existieren, wenn Peter Parker nicht mehr da ist. Und dann aber noch so dieser Nierentritt, dass Stan Lee dann da steht und sagt, ja, Spider-Man war für uns alle da und er ist uns für uns. Und ich hätte fast angefangen zu heulen. Ich könnte jetzt heulen. Ja, das war richtig. Das war sehr schlimm und sehr schön. Ja. Schlimm. Das war definitiv wohl der beste Cameo, den er hatte in allen Filmen. Ja. Außerdem bei Big Hero 6, wo er erklärt, wie er seine Unterhosen trägt. Ja, gut, das ist ja. Big Hero 6 ist nochmal eine ganz eigene Ebene, aber ja, auf jeden Fall. Also man kann die Bedeutung natürlich von Miles Morales auch nicht zu hoch taggen. Und es ist schon bezeichnend, dass beide Filme quasi, also Black Panther und der, jetzt in so einer kurzen Zeit hintereinander rauskommen. Auch ich habe damals, als bekannt wurde, dass Tom Holland der neue Darsteller wird, habe ich halt gesagt, oh Leute, jetzt habt ihr wieder die Chance verpasst, mal was anders zu machen. Und ich bleib auch dabei. Ich find's immer noch schade, dass sie in dem Realfilm MCU das nicht gemacht haben. Mhm. So gut Tom Holland das auch macht. Bei Captain Marvel sind sie den Weg auch gegangen und haben gesagt, wir überspringen einfach Marvel. Mhm. Der scheint in dem Film zwar vorzukommen, aber wir gehen sofort auf Carol Danvers. Wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt zwei weiße Spider-Man gehabt, geht auf Miles Morales. Das haben sie sich nicht getraut. Genau. Ich glaube, das ist eher so, wir trauen uns das gerade nicht, wir trauen dem Markt das noch nicht zu, das anzunehmen. Ich glaube, das ist eher so eine Marketingnummer als... Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn Black Panther vorher deutlich vorher rausgekommen wäre, dann hätten sie es vielleicht eher getraut. Ich glaube, da hätten noch ein paar andere Filme oder mehr Filme hätte dieser auch Art dazwischen passieren müssen jetzt als nur Black Panther. Ja. Wir haben ihn jetzt ja da. Er ist Seit Civil War stand doch Tom Holland fest, ne? Genau. Das war doch der erste Auftritt von ihm. Nee, das war natürlich schon ein bisschen eher. Ist schon ein bisschen her, auf jeden Fall. Ist schon ein bisschen her, dass sie ihn festgelegt haben auf Spider-Man. Ja, ne? aber insgesamt bin ich einfach, ich bin so überwältigt von diesem Film, weil er auf so vielen Ebenen so exzeptional gut ist. Also der ist nicht nur bei den Figuren, nicht nur im Design, nicht nur in der Optik, auch der Soundtrack passt perfekt. Die ganze Songauswahl. Klassische Hip-Hop-Musik, wo ich da gesessen habe und da kommt von Biggie, Notorious B.I.G. läuft und ich Also, dann aber auch diese orchestrale Elektromusik, die dann in den Kampfszenen läuft, wo man merkt, das ist ein moderner Superheldenfilm mit der modernen Musik, die Kinder auch anspricht. Genau, Zielgruppe verstanden. Zielgruppe verstanden, musikalisch. Knallbunt, also da kann sich niemand beschweren, ich kriege nicht meine optischen Süßigkeiten. Was wollte ich denn noch sagen? Ich liebe es, dass sie diese Gedankenblasen, Sprechblasen und Erklärungskästchen eingeblendet haben. Aber laufend. Das ist so großartig. Ja. Und dann aber auch komplett lokalisiert auf Deutsch, dann die deutsche Version. Da haben sie sich echt viel Mühe gegeben. Ja. Also klar, also so nah war ein Film den Comics, glaube ich, auch echt selten. Also auch von nicht nur, dass es die Gedankenkästchen gab, auch teilweise Kamera-Collagen wie Panels, die dann ein- und ausblenden auch und so. Und du hast dann teilweise auch die Sounds nochmal in Wörtern, so wusch oder das nennt man auch Soundwords. Ja. Aber dass die auch wirklich da sind. Ja. Ist schon, und trotzdem wirkt es nicht total albern oder es ist mit sehr viel Fingerspitzengefühl. Wobei, als es dann angefangen ist, also ist ja nicht von vorne herein da. Ja. Ich habe den Eindruck, es ist in der Sekunde da, wo Miles seine Kräfte hat. Genau. Und ich glaube, das ist auch absichtlich so gewählt. Man muss sich da erstmal eine Sekunde dran gewöhnen. Ja. Und ich vermute, es ist Absicht, um zu sagen, jetzt ist er ein Superheld, jetzt ist er eine Comicfigur, mehr oder weniger. Ja. Weil bis zu diesem Zeitpunkt ist der Film noch relativ grounded und dreht erst danach über, bis er dann gebissen wird. So, ne? Ja, ich glaube auch, dass das genau damit zusammenhängt. Ja. Ich finde es schade, dass sie es nicht komplett durchgezogen haben, weil im hinteren, späteren Verlauf, gerade wenn dann im Finale alles überwältigend wird auf optischer Ebene, hätte es wahrscheinlich, wäre es zu viel geworden. Also ich kann es voll verstehen, aber es ist natürlich dann so ein bisschen inkonsequent, dass man dann plötzlich seine Gedanken dazu nicht mehr hört. Es hätte das Bild unübersichtlich gemacht. Noch unübersichtlicher. Also weil dieses Finale, wenn sie da in diesem quasi Multiversums Gebilde, Kern, Vortex da drin sind, also das ist... Wow. Ja, es ist viel. Ich will nicht wissen, wie lange die daran gesessen haben, bis das zu animieren. Und es ist halt so eine sehr gesunde Mischung aus CGI, Cell-Shading und trotzdem irgendwo noch so 2D-Elementen. Das ist so, es ist so alles ineinander geschmissen. Plus Graffiti, plus Comic, plus normales CGI-Cartoon. Also da sind auch Elemente drin, die würdest du in den Pixar-Filmen sehen. Aber in der Kombination, vielleicht weil es auch so unterschiedlich ist, funktioniert es dann wieder so gut. Also das ist ein sehr mutiger Film. Yeah. Du hattest was gesagt, wie das passiert werden könnte, wenn das Produktionsteam irgendwas macht, wie so ein Film entstehen kann. Ich will dir dein Zitat nicht wegnehmen. Ach so, ich habe gesagt, daran kann man mal sehen, was rauskommt, wenn die Produktionsfirma den Leuten, die es machen wollen, so alle freie Hand lässt und nicht rein ins Handwerk pfuscht und nicht sagt, das können wir nicht machen, das kapiert keiner oder das ist zu viel, sondern wirklich die Freiheit lässt und die haben sich kreativ so austoben dürfen. Ja. Das merkt man einfach, weil ich bin mir sicher, da gab es viele Bedenken bei vielen Momenten und am Ende haben sie sich aber dafür entschieden und ich finde, das ist das, was diesen Film so besonders macht. Sie haben sich getraut, Ja zu sagen. Ne? Genau. Das war so das, was du hattest. Und ich finde es, also du hast es auch gerade angesprochen, Steffen, so diese Optik, die es halt auch so schön macht in dem Film, du hast immer wieder Momente drin, wo das Bild so diese Textur von der Comicseite bekommt, ja, oder so Schraffuren sieht. Diese Punkte, diese Pünktchen, so, die so das darstellen, so. Und es ist so großartig eingesetzt. Diesen Lichtenstein. Einfach so, es ist nicht die ganze Zeit, aber es kommt in den richtigen Momenten. Das gibt dann den Anzügen Textur, diesen Spider-Man-Anzügen Textur und so. Optisch ist er einfach wahnsinnig. Und es ist vor allem, also mich hat das gefreut. Ich habe in den 90ern halt auch Hip-Hop gehört. Ich habe so ziemlich jede Musikrichtung mal zumindest für einen kurzen Moment gehört, weil ich mich aber auch ausprobieren wollte und habe ja auch insgesamt bei allen Bereichen einen relativ vielseitigen Geschmack. Und ich weiß halt genug über schwarze Popkultur oder schwarze Subkultur insgesamt hier auch, musikalische Kultur, Kunst und all das, dass ich das hier alles wiederfinde, auch wenn ich so dieses, jetzt no pun intended, dieses ganze Graffiti-Ding ein bisschen plakativ finde. No pun intended. Ja. Aber das ist natürlich auch bei so Superhelden und Comic-Sachen ist es auch, darf es auch gerne mal plakativ sein, finde ich. Ich sag mal, du kannst halt auch, also in einem optischen Machwerk wie in Film das ist, ist es auch schwierig, jetzt einem Miles Morales zum Beispiel das Dichten hinzuschieben als persönliche Ausdrucksform. Ja. So, da ist ein Graffiti einfach, weil es optisch anders reißt, besser. In Büchern habe ich das öfter mal gesehen, in Young Adult Büchern, dass dann da irgendwelche geheimen Dichterclubs sich bilden und ähnliches und die sich über ihre Texte ausdrücken, weil du in Büchern wiederum Graffiti schlecht abbilden kannst. Nur wenn du sehr gut in Bildbeschreibung bist, kannst du das machen. Und also man kann Graffiti schon in Büchern abdrucken, muss es halt nur reinmalen. Ne? Ja, in jedes Einzelne. Nee, aber es ist halt einfach so ein, es ist natürlich so ein Ding, klar kannst du das auch über Musik machen, aber da ist er einfach schon als Rezipient auch dargestellt. Das ist auch okay. Und auch Musik hat dann natürlich immer diesen Klischee-Faktor, wenn du über Black Persons of Color irgendwas machst, wo sie sich kreativ austoben. Schwierig. So, also es hat halt fast immer den Anschein von Klischee, weil die Anzahl der Künste begrenzt ist, in denen du dich austoben kannst. Und irgendwie hast du es gerade eben in diesen Coming of Age von POCs so, dass die dann irgendeine Form davon nutzen. Aber das tun eben weiße Jugendliche genauso. Und Graffiti ist in dem Fall einfach, weil der Film halt wunderschön bunt ist, eben auch nochmal eine tolle Möglichkeit, das zu machen. Wie gesagt, Gedichte schreiben lassen kannst du ihn auch, aber das sieht halt optisch einfach nicht so gut aus in so einem Film. Gut. Hat noch jemand irgendwas Wichtiges vergessen? Guck den Film. Also ich muss mal sagen, weil du vorher das Thema Überraschungen angesprochen hast. Die allergrößte Überraschung, mit der ich nie im Leben gerechnet hätte, selbst nach diesem wunderschönen Abspann, der ja nochmal wirklich am Ende wirklich nochmal viel nochmal zeigt und macht und super kreativ ist, diese After-Credits-Szene hat mich dann wirklich überrascht. Also die Spider-Verse-Comics gehen den gleichen Weg wie diese After-Credits-Szene, mit dem Unterschied, dass sie sich länger in dieser Welt aufhalten. Kommt gleich dazu, was es ist. Wenn ihr den Film, wenn ihr Podcast bis hier gehört habt. Und wenn ihr euch die Post-Credits-Szene nicht angeguckt habt, seid ihr selber schuld. Seid ihr selber schuld. Also, ne, also Spoiler-Warnung habe ich am Anfang rausgegeben. Die machen es im Comic nochmal ein bisschen geschickter, weil sie den ultimativen Trick Spider-Man, der ja diese Tagträume hat, mit diesem kleinen Chibi-Spider-Man, ich weiß nicht, wer von euch die Serie kennt, du nix, diese Tagträume, diesen Chibis hat, das findet dort auch statt. Und das im Kontrast, also ich glaube, dass das dieser Ultimate Spider-Man Trickserien Spider-Man ist mit den Chibi-Tagträumen, Miles Morales aus dem ultimativen Universum. Und die gehen dann in die Welt des 60er Jahre Hanna-Barbera Zeichentrick Spider-Mans. Also 1967, 68, diese furchtbar animierte, ganz schlimme, also wo Spider-Man zum Teil ein Seil in der Hand hat und sich damit durch die Gegend schwingt, wird aber auch schlecht koloriert ist und so weiter. Und das ist diese Post-Credit-Szene. Ja, aber es ist ja nicht nur das, sondern es ist ja auch, wie sie gemacht wird. Ja. Also wir sehen den Spider-Man of the Future, sage ich mal, also 2099. 2099, Miguel O'Hara. Genau, wie der dann ein Zeitreise-Device, beziehungsweise nicht Zeitreise, sondern Universumsreisen-Device bekommt und dann sagt er, ich möchte an den Anfang. Und dann, man sieht ihn erst nochmal in dieser sehr modernen Animationsstil und dann in den 60ern ist er aber genauso gezeichnet wie der alte. Und dann kommt dieses, also das, der Film greift sowieso eigentlich jedes Spider-Man-Meme auf, was man kennt. Also auch das mit dem I'm just sitting here at the desk. What am I doing here? Und dann kommt das andere Meme, wo sich die zwei Spider-Man gegenüberstellen und aufeinander zeigen. Genau. Und das Minuten, also nicht minutenlang, aber sekundenlang bleibt diese Szene dort drauf. Ja. Und ich habe mich so weggeschmissen. Ich habe es verfassungslos. Ich hab in dem Moment einfach nur den Mund offen gehalten. Ich konnte es nicht anders. Dass so ein Gag ja auch für die Post-Credit-Scene aufbewahrt wird, finde ich auch super. Ich finde es ja spannend, weil wir haben ja während des ganzen Filmes haben wir ja Spider-Ham, der, glaube ich, in diesem Shattered Dimensions, glaube ich, dann am Ende genau dieser Gag gewesen ist, dann, wo er dann reinkommt und sagt, habe ich irgendwas verpasst? So, und hier geht man eben nochmal einen Schritt zurück, also man nimmt noch das Absurdeste, was man haben konnte. Also noch absurder als Spider-Ham ist nur der 60er Jahre Hanna-Barbera. Und die haben das exakt so animiert, also als hätten sie das genommen und einfach reingeschnitten. Wobei ich das schon ein bisschen inkonsequent finde, dass Miguel O'Hara nicht aussieht wie in seinem eigenen Universum. Also da, wo Penny Parker ausgesehen hat in ihrem Anime-Manga-Universum, Spider-Ham ausgesehen hat in seinem Cartoon-Universum, das hätte eigentlich Miguel O'Hara hier auch passieren müssen. Also hätte eigentlich aussehen müssen wie immer. Aber es funktioniert so, wie es ist, doch deutlich besser. Das ist schön. Also das ist so ein... Aber es hat mich völlig überrascht. Ja, ich hätte nicht mehr damit gerechnet. Vollkommen vor den Kopf gestoßen. Es war sehr witzig, weil ich saß ja neben euch. Lara hat nur gelacht. Die ganze Zeit. Ich habe gedacht, sie erstickt in ihrem Lachen. Und Steffen saß nur da. Und ich dachte so, jetzt haben sie Steffen kaputt gemacht. Und ich konnte damit gar nicht so viel anfangen. Das ist eine Fanservice-Szene. Ja, voll. Mega. Es tut mir leid an alle, die... Ich wusste nicht, wer dieser Zukünftige ist. Ich habe verstanden, dass es irgendein Zukünftiger ist. Aber hat der jetzt irgendwas Besonderes oder nicht? Oder keine Ahnung, verstehe ich da irgendwas nicht? Ja. Ich kannte auch die andere Szene tatsächlich einfach nicht, weil ich die alte Serie nicht kenne. Also ich kenne eher diese... Das ist eine Offenbarung. Die spätere Trickserie. Ja. Ja. Also gehört mir zu den skurrilsten Spider-Man-Versionen, die es gegeben hat. Also zwar mit dem japanischen Spider-Man definitiv. Ja. Und das ist halt so, du sitzt dann da und denkst so, okay, ich kenne jetzt die anderen MCU-Post-Credit-Scenes aus allen anderen Filmen. Das ist nett, aber ich verstehe es nicht. Ja, es tut mir so leid. Und das haben halt die anderen Post-Credit-Scenes ganz selten gehabt, dass ich die nicht verstanden habe. So, ne? Also die haben dann entweder auf andere Filme aus dem MCU oder auf den gerade gesehenen Bezug genommen. Und das tut der im Prinzip auch, aber er macht es auf so eine Art, dass du es nicht verstehst, wenn du das nicht kennst. Das war Fanservice pur. Also es ist reiner Fanservice. Ja. Ist dann aber in der Post-Credit-Szene auch ganz gut irgendwie so, weil dann ist es nicht im Film und du sitzt im Film da und denkst, ich habe jetzt was nicht verstanden. Und während du noch drüber nachdenkst, was du nicht verstanden hast, verpasst du drei neue Gags oder Elemente oder sowas. Ja. Also die 60er Jahre Spider-Man-Serie, ich habe sie auch nicht in ihrer Gänze gesehen, sondern nur ausschnittsweise, wenn sie mal irgendwo lief. 60er, 70er Jahre Marvel-Cartoon-Serien, ich habe ein paar auf DVD, gerade so die zweite Fantastic Four-Serie, die mit Herbie, dem Roboter, die ist fantastisch. Und die erste Spider-Woman-TV-Serie, die ist auch echt großartig. Und zwar genau aus den gleichen Gründen wie diese Post-Credit-Szene. Und das ist was, das macht einfach Spaß. Und dann fühlt man sich eben auch als Begleitperson zu einem, weiß nicht, fiktiven Kind, was man jetzt in diesen Film mitgenommen hätte. Und man selber ist Spider-Man-Fan der alten Schule oder auch wirklich Comic-Experte, so wie wir beide uns ja auch bezeichnen, so ein bisschen. Lara und ich. Da wird man dann abgeholt. Und es gibt viele solcher Momente in diesem Film, wo einfach Kontinuität abgefragt wird. Dieser eine Moment, wo dann Tante May und Dr. Octopus aufeinandertreffen, wo auf viel alte Spider-Man-Comic-Kontinuität angespielt wird. Das ist ein kurzer Dialogmoment, wo man dann einen Gag früher auch mitbekommen haben muss. Das kriegen Kinder vielleicht in dem Maße nicht mit. Ja, aber ich finde, es ist halt bei all dem, jetzt die Post-Credit vielleicht ausgeschlossen, nie so auf so einen Nerd-Elitarismus auf, dass du diesen Gag eben nicht verstehst, wenn du nicht vorher 100 Kilo Comics gelesen hast oder die Wikipedia-Einträge jeglicher Spider-Figuren. Also das ist wirklich nur bei dem... Ja. Und da ist es tatsächlich auch noch so, dass wenn man so ein bisschen viel Nerdkultur im Internet mitgekriegt hat, dann kann man theoretisch das noch kapieren, weil dieses Meme mit den zwei Spider-Man, die aufeinander zeigen, wird ganz häufig eben benutzt. Oder auch dieser Spider-Man am Schreibtisch. Ja. Was mache ich hier eigentlich? Genau, das kennt man von Twitter und Co. Zumindest kann man das kennen, aber auch da ist natürlich klar, wenn du das Original nicht kennst, ist schwierig. Also es ist in dem Fall für dich ein bisschen... Aber das ist halt tatsächlich, das ist auch was ich dem Film hoch anrechne. Er macht es halt wirklich erst in der Post-Credit-Szene so, dass ich merke, dass da was passiert, bei dem ich außen vor bleibe. So. Mhm. Und es ist geschickter als diese Post-Credit-Szene bei Venom, wo sie einfach irgendwie einen 2-Minuten-Clip aus Spider-Verse mit reingesetzt haben, um Werbung zu machen für den nächsten Sony-Film. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und es ist halt wirklich, also dieser Film funktioniert einfach super gut, auch wenn du, weiß ich nicht, von Spider-Man bloß mal gehört hast. So. Wer noch nicht von Spider-Man gehört hat, hat, weiß ich nicht, unterm Stein gelebt. Wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Also, das... Ich würde mich ja definitiv als DC-Comic-Fan bezeichnen. Fühle mich mit den Figuren durchaus mehr verbunden. Aber Spider-Man gehört seit Anbeginn meiner Superhelden-Begeisterung schon immer zu meinen liebsten Trick- und Filmfiguren. Also das ist nicht mal nur aufs Comic-Genre, was ich erst in Mitte der 2000er Jahre überhaupt für mich entdeckt habe, begrenzt, sondern ich habe Superhelden grundsätzlich und Spider-Man im Besonderen immer über Trickserien wahrgenommen und konsumiert. Ja, so, ich finde keine Wörter mehr. Ich glaube, wir sind am Ende. Also für Spidey-Fans ist es ein Muss. Für Animationsfans ist es ein Muss. Muss. Und für alle Leute, die einfach mal was anderes sehen wollen, ist es auf jeden Fall auch ein Muss. Ich wie gesagt, selbst wenn du wenn all diese drei Sachen nicht auf euch zutreffen, solltet ihr euch den Film einfach mal anschauen. Ja, gebt ihm mal eine Chance, weil der ist einfach toll. Er ist gut erzählt, er ist optisch einfach wirklich wunderschön. Wenn ihr ein Kind braucht als Alibi, um in diesen Film reinzugehen, ist das auch vollkommen okay. Weil Kinder haben halt auch Spaß an diesem Film. Ja. Die brauchen Spider-Man nicht kennen, weil die lernen mit Miles Morales eine komplett neue Figur eben auch kennen. Genau. Und wenn ihr Eltern seid und eigene Kinder habt, lernt aus der Szene, als Miles Vater ihn vor der Schule absetzt. Lernt daraus. Macht es nicht. Tut es nicht. Don't do it. Ja, wir könnten jetzt wahrscheinlich, könnte man noch ein bisschen mehr über diese Dynamik Vater und Sohn und Mutter und so, da gäbe es bestimmt auch noch was, aber das müssen wir jetzt nicht alles aufdröseln. Bei einem Aspekt, ich weiß gar nicht, ob wir das diskutieren müssen, aber ich würde es zumindest erwähnen, die spanischen Sequenzen, und ich habe auch gelesen, dass es Absicht, sind nicht untertitelt. Ja. Und das ist Miles Morales ist eben Hispanic, was ich schön finde, also Black, Hispanic, Latinx sagt man, glaube ich. Latinx. Ja. Sagt man, glaube ich, in dem Fall, was halt auch eine Besonderheit ist. Das gibt es bei DC auch. Da haben wir dann unseren Jaime Reyes, der demnächst auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bei DC bekommen wird wieder. Aber den, also deswegen auch nochmal wichtig, so als Repräsentationselement eben in einem großen Blockbuster-Trickfilm eben auch dieses Jahr. Abschließend möchte ich sagen, und das hat sich heute erst entschieden durch diesen Kinogang, Spider-Man Into the Spider-Verse ist mein Film des Jahres 2018 und ich bin sehr glücklich, dass es dieser Film geworden ist. Ja. Ja. Oh, ja. Ganz im Gegensatz zum letzten Jahr, wo es auch Spider-Man war. Aber aus anderen Gründen. Ja. Gut. Ich danke euch beiden für diesen sehr spannenden Podcast voller Lupudelei für diesen Film. Sehr gerne. Für den gemeinsamen Kinobesuch. Genau. Ja. War sehr schön. Genau. Ja. Ja, dann würde ich sagen, auf Spider-Nerd. Tschüss, ciao. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum